dein Mund ist zum Küssen da. Küss mich und sage nicht nein. Mädel, das Glück ist zum Greifen nah. Sieh doch, es funkelt im Bein. Mädel, probier mal, wie schön das ist, wenn man aus Liebe sich küsst. Erster Kuss, zweiter Kuss, dritter Kuss, vierter Kuss, Pause zum Trinken, dann geht's wieder los. Noch ein Kuss, noch ein Kuss, das ist ein Hochgenuss. Mädel, du küsst ja vom Ost. Dein Mund ist zum Küssen da, küss mich und sage nicht nein. Mädel, das Glück ist zum Greifen nah, sieh doch, es funkelt im Bein. Mädel, probier mal, wie schön das ist, wenn man aus Liebe sich küsst. Erster Kuss, zweiter Kuss, dritter Kuss, vierter Kuss, Pause zum Trinken, dann geht's wieder los. Noch ein Kuss, noch ein Kuss, das ist ein Hochgenuss. Mädel, du küsst ja vom Ost.